Situation nicht leiden. Wollte die Nähe zum System stets meiden. War nur meiner Meinung und mir selber treu. Widersprach meinen Lehrern stets aufs Neu. Es machte mir Spaß, ständig zu provozieren. Ließ mich von keinem therapieren. Ihr könnt mich nicht bekehren oder belehren. Werd ich bis zum Schluss gegen euch wehren. Ich lass mich nicht verbiegen und unterkriegen. Auf die Fresse fliegen, bleibt nicht liegen. Ihr kriegt mich nicht klein. Zur Not geh ich den Weg auch ganz allein. Ich sage, was ich denke, deshalb bin ich oft allein. Werd mich nicht ändern, werd immer so sein. Ich sag, wie es ist und wer mir nicht passt. Dafür sperrt immer mich schon in den Knast. Die breite Masse kann mich dafür nur hassen. Können mich jagen, ich kann's nicht lassen. Können mich verurteilen, ich pfeife auf sie. Weiß, wer ich bin, kapituliere nie. Ihr könnt mich nicht bekehren oder belehren. Werd ich bis zum Schluss gegen euch wehren. Ich lass mich nicht verbiegen, unterkriegen. Auf die Fresse fliegen.